Kapitel 7 Hören Helden, Heldinnen Höre, was die zwei Jungen und das Mädchen sagen. Fülle die Tabelle aus. Wer hält wen für einen Helden? Für mich ist dieser Tell kein Held. Er tötet andere Leute. Wie ein Terrorist. Helden sind für mich zum Beispiel Gandhi oder Nelson Mandela. Ach, Ivan, mit diesen Pazifisten kommst du doch nicht weit. Stell dir vor, bei uns regiert so ein brutaler Typ wie Gessler. Ohne Revolutionäre und Partisanen würden wir heute in einer Diktatur leben. Immer diese Politik. Denk mal an etwas anderes. Sport zum Beispiel. Niki Lauda, der nach seinem Unfall wieder Formel 1 gefahren ist. Oder an Reinhold Messner, der ohne Sauerstoffmaske... Schön blöd. Vielleicht gibt es richtige Helden nur in Romanen und so. Auf dem Papier. Mickey Maus? Denk mal an Superman. Superman? Superfrau? Meine Oma, die hat 4 Kinder großgezogen und immer gearbeitet. Ein Leben lang. Und jetzt hat sie uns einen Kuchen gebacken. Mit Schokolade. Das ist meine Heldin. Höre den Text nochmal... Und beantworte kurz die Fragen. Für mich ist dieser Tell kein Held. Er tötet andere Leute. Wie ein Terrorist. Helden sind für mich zum Beispiel Gandhi oder Nelson Mandela. Ach, Ivan, mit diesen Pazifisten kommst du doch nicht weit. Stell dir vor, bei uns regiert so ein brutaler Typ wie Gessler. Ohne Revolutionäre und Partisanen würden wir heute in einer Diktatur leben. Immer diese Politik. Denk mal an etwas anderes. Sport zum Beispiel. Niki Lauda, der nach seinem Unfall wieder Formel 1 gefahren ist. Oder an Reinhold Messner, der ohne Sauerstoffmaske... Schön blöd. Vielleicht gibt es richtige Helden nur in Romanen und so. Auf dem Papier. Mickey Maus? Denk mal an Superman. Superman? Superfrau? Meine Oma, die hat 4 Kinder großgezogen und immer gearbeitet. Ein Leben lang. Und jetzt hat sie uns einen Kuchen gebacken. Mit Schokolade. Das ist meine Heldin.